Kapitel 5 Verabschiedung. Bezahlung entgegennehmen. A2. Hören Sie drei Dialoge. Notieren Sie die Informationen zur Zahlungsart, zum Betrag, zur Bedienung und zum Beleg. Dialog 1. Wollten Sie zahlen? Ja. Zusammen oder getrennt? Zusammen. Das waren drei Menüs, zwei Mineralwasser und der Wein. Das macht zusammen 57,80 Euro. Geben Sie mir bitte auf 62 Euro heraus. Danke vielmals.